Time not more, du hast mehr verdient als eine Michael Kors. Wenn du willst, dann machen wir heute Leistungssport. Und die ganze Mannschaft fährt im Daimler vor. Hyaluron im Wangenknochen, Kokain, Champagner, dazu Artischocken. Ich die Big Bucks, Money und Rolexes. Zeig mir einen Motherfucker, der so fresh ist. Ihre Pop-Action haben Wackelkontakt. Sie will Party und Nack und das Besuch macht. Wie sie tanzt, das ist eine Zeremonie. Meine Topfote wie Thierry Henry. Ich lass 6K in einer Edelboutique. Und das Premium Beef zum Preis, was du sonst für Ferien ausgibst. Komm in meine Marriott Suite und shake it for me, Baby. Gute Nacht, ja, da bist du mein. Jeder hier weiß, du hast was zu zeigen. Big Butt in einem Glitzerkleid. Ich hab kein Type, aber Babe, you change my mind. Heute Nacht, ja, da bist du meins. Jeder hier weiß, du hast was zu zeigen. Big Butt in einem Glitzerkleid. Ich hab kein Type, aber Babe, you change my mind. Apfelwein, schmeiß dir zwei Kapseln rein. Wie kann dein Ex so ein Bastard sein? Ich raff's nicht, nein. Baby geht auf und ab. Shawty, what's love? Erst das Vatertag. Pull up in Lambo Trucks. Meine Tafelback ist Barbezeit. Menschenhandel, Andrew Tate. Baby tanz und Baby shake. Oh, ein Blunt mit Mary Jane. Ich kenn das Land, ich bin jetzt Fame. Bin auf Ahndungsliff, Cocaine. Rauch ihn an, Purple Ace. Full of Drugs wie Kurt Cobain. Ich fick dein Label, life is pain. Heute bist du mein. Ich lass dich nicht allein. Baby, don't waste my time. Baby, don't waste my time. Heute Nacht bist du mein. Ich lass dich nicht allein. Baby, don't waste my time. Baby, don't waste my time.